A. Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir den Bahnhof Hamburg-Altona. Wir bitten die Fahrgäste, auf der linken Seite auszusteigen. Bitte steigen Sie in Fahrtrichtung links aus dem Zug.